Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen zu Frequency und einer Stunde freier Musik aus dem Netz mit Christian Grasser am Mikrofon. Hallo. Heute gibt's Musik von einer kreativen Musikplattform, ifyoumakeit.com heißt sie. Da gibt's hauptsächlich Folk, Rock und Punk. Außerdem in der Sendung Musik vom Netlabel Records on Rips. Deren Katalog reicht von bedenklicher Popmusik bis hin zu experimentellen Sounds. Download-Links gibt's natürlich wie immer bei uns im Netz und los geht's mit Folk-Pop von den Selfish Whales. I wrote a song, yeah, and this is my song. It's only got 5 chords, you can probably play along. And I play guitar, yeah, as far as you know, 'cause the notes all work and the rhythm does flow. Here I am, making music, like my father's before me, but it's mine. Don't confuse it, for my father's before me. Well, here come the horns, hey, this is my sound, breaking musical chains, tear the melody down. The Horns von den Selfish Whales, einer siebenköpfigen Band aus Indiana, USA. Enjoy the Weather heißt ihr Album. Das erschien bei ifyoumakeit.com, einer Musikplattform im Netz, die irgendwie so eine Mischung aus Netlabel, Videokanal, Musikmagazin und auch noch Eventnetzwerk ist. Musik steht also absolut im Vordergrund bei dieser Plattform, genauso wie die Künstler, Paul Baribeau zum Beispiel. Like a kitten, till the record needle started skipping. I was squeaking through the screen door in your kitchen. So do you wanna go downtown with me? Maybe stop by the library. And you rode by my side in your dad's old 10-speed. Like everything was finally perfect. Rode past the empty stores and churches, but then I looked in your eyes, and they were anxious, and they that surround this tiny town. Started to cry, ran into the bathroom and locked yourself inside. I wanted to knock down the door, but instead I just leaned against the other side. Sometimes I feel like I still don't know you, after all the stupid stuff that we've been through. How many horror movies have we sat through? How many Sour Patch Kids? How many 2 liters of Mountain Dew? And I wanna see you get through this. Feels like nothing I say makes any difference. When I left your house that night, I felt totally awful and selfish. Under all the rolling clouds, over all around this tiny town. Maybe I did the wrong thing. Maybe I should have stayed. Maybe you were gonna feel better. Maybe. Or maybe nothing would have changed. Most nights now I just throw a movie in the VCR, fall asleep on the couch and wake up tired. I try my best not to miss you. I don't try very hard. I remember stopping by a long time ago, heard you inside playing piano, and I sat down on the front step, listened through the window. Under all the rolling clouds, over all the fields that surround, trap us in this stupid town. All the rolling clouds, over all around this stupid town. Paul Baribeau war das mit Rolling Clouds von seinem Album Unbearable. Das ist fast schon märchenhaft, so liest sich zumindest die Geschichte zum Album auf ifyoumakeit.com. Nach einem Streit mit seiner Frau wanderte er nämlich in die Berge. Dort traf er merkwürdig gekleidete Männer, die ein ebenso merkwürdig aussehendes und schmeckendes Getränk mit ihm teilten. Er trank es und schlief ein. Als er wieder aufwachte und zurück in sein Dorf zu seiner Frau ging, war plötzlich alles anders. Seine Frau tot, die Tochter erwachsen, niemand erkannte ihn. Es waren 20 Jahre vergangen. Tja, so kann's gehen. Passend zum Thema Geschichten, die nächste Band, The Storylines. Goodbye this time. I can't stop laughing now. Run away and walk around. I took the truck and drive downtown. Strangers and senseless actions keeps the answers I need in their mouth. You didn't let them see through your eyes. So why it is so hard to say goodbye this time? FM. Les Étoiles alias David Fitzpatrick aus den UK. The Clearing heißt dieser Song. To Leave a Mark, das Album dazu. Und wer mehr davon hören will, bei dem Netlabel Records on Rips gibt's das ganze Album als freier Download unter CC-Lizenz. Das heißt, herunterladen, kopieren, weitergeben, all das ist erlaubt. Genauso wie bei den Free Albums auf ifyoumakeit.com. Da gibt's unter anderem Folk und Punk, zum Beispiel von den Candy Hearts. Listen. Candy Hearts aus New York mit Punk-Songs. Und die können nicht nur über Punk-Songs singen, sondern sie auch selbst machen. Wir hören What You Want vom Ripped Up Jeans and Silly Dreams Album. What You Want von den Candy Hearts aus New York. Aus dieser Stadt kommt auch die Musikplattform ifyoumakeit.com, wo ihre Musik erschien. Ein gewisser Dave Gorwicki steckt dahinter, ein sehr umtriebiger Mensch. Er ist Musiker, Designer und auf seiner Seite gibt es Mitschnitte von Live-Konzerten, Alben, Comics, Reviews, Interviews, ein Forum und vieles mehr. Angefangen hat das Ganze nur, weil er eigentlich ein paar befreundeten Bands helfen wollte und nun ist die Seite proppevoll mit tollen Bands und Alben. The Slate Lottery zum Beispiel. Wir hören zwei Songs von ihrem When the Night Comes Album. Für einige Besucher von If You Make It das Album des Jahres. I can't get over how good this album is, kann man da zum Beispiel lesen. Wir hören The Slate Lottery mit When the Night Comes. I'm not afraid to Byte FM. Winter came and went like any other year, except for the record snow. We spent Saturdays working on the theater. We had a ball, sledding a hurt moan. Made a last minute dash down to Asheville. I'll tell you, you know what time it is down there. And I knew we were bringing back something, if only that sweet southern air. I'll admit, I thought we had made it. Solstice fell on a weekend besides, but that weekend, the man I looked up to decided to take his own life. And there's no good time for tragedy. There's no such thing as easy grief. Sometimes what you feel comes out in ways you can't even believe. It was a bad time for everyone. It was a worse time for some. And what I thought was an end was also beginning. Thank you. The Slate Lottery mit Spring 2008 Detroit von ihrem Album When the Night Comes. Eine ziemlich zusammengewürfelte Band ist das. Die Mitglieder kommen aus New York, Seattle und Detroit. In Brooklyn, New York scheint aber sowas wie der Knotenpunkt der bis zu 11-köpfigen Band zu sein. Links zu der wirklich beeindruckenden Musik von The Slate Lottery findet ihr auf ifyoumakeit.com. Links dorthin natürlich auch bei uns im Netz. Wir bleiben noch ein wenig in New York. Dort existiert auch noch ein anderes Netlabel bzw. Künstlerkollektiv, das sich Rock und Punk widmet, Quote Unquote Records. Die aktuelle Veröffentlichung dort stammt von The Max Levine Ensemble. Max Levine Ensemble mit Ben Weasel Thinks We Suck. Ben Weasel, selbst Punkmusiker, hat auch eine Radioshow. Weasel Radio heißt die. Und darin hat er The Max Levine Ensemble als Worst Band Ever, also die schlechteste Band aller Zeiten, bezeichnet. Und die Antwort der Band: Instead of whining on the internet like a bunch of crybabies, the Max pulled an anachronistic 1990s Hip-Hop move and recorded this Disresponse EP. Die Jungs haben also aus Teilen der Original-Radioshow eine EP aufgenommen. Ben Weasel Thinks We Suck. Eine wirklich nette Idee. Weiter geht's mit The Wild, ebenfalls vom New Yorker Quote-Unquote-Kollektiv. Wir hören The Saddest Thing I Ever Saw. I'm not enchanted by this city anymore. Skyscrapers swallow me with shadows before. Sunset somewhere, its light still breaks. We plant roots, but there is more at stake. On the corner that once stood, church full of sound. You could hear songs escape at night. They say praise be to him for why we have built a home, a community, a life. But it broke, now stands a high rise. I can't take back what I've done. So we danced around the room to an old familiar tune, and I looked deep in your eyes, and I thought about the fact we are lucky for what we have. But I wonder what's the price. 'Cause the saddest thing I ever saw, the saddest thing I ever saw, was a colorful neighborhood turned white, a vibrancy destroyed by greed, a neighborhood of fallacy, development sacrifice. Didn't believe me. It's the third I'm much smaller, more than ever be able to hold them. And their fans comprise of harvest mice. Waiting on the sidelines, there are beavers as cheerleaders. And I tried to explain to you, and you didn't believe me. It's a fourth annual sports day, and the only human spectator is me. We Show Up on Radar, toller Bandname. Aus Nottingham, England kommt die Band. Als Experimental Folk Pop bezeichnen die Briten ihre Musik. Wir hörten An Animal Sports Day von ihrem Album Growing Up a Girl. Zu finden ist das auf recordsonrips.com. Genauso auch der folgende Track von Talk Less, Say More. Wir hören You Were Right About Me. Thank you. Talk Less, Say More aus London mit You Were Right About Me. I Don't Know Where I Am, I Don't Know What I'm Doing heißt das Album des Engländers. Ein gewisser Gel steckt dahinter. 6 Alben bzw. EPs hat er bereits veröffentlicht, und zwar bei Records on Rips. Das kann man entweder kostenlos herunterladen oder auch als handgemachte CDR bestellen oder auch spenden. So ähnlich kommt man auch an die Musik von The Storylines. MP3s gibt's für lau. Eine CD kostet 12 Euro. Wem die Musik gefällt, der will mehr als nur ein Download. So der Gedanke hinter diesem Prinzip. Hier gibt's einen zweiten Track der Band. Vorhin hörten wir bereits ein eher folklastiges Stück der Italiener. Jetzt wird's etwas experimenteller und auch progressiver. Pink Star von The Storylines. Pink star, you can bring me down when I am the sun enough, when I'm not a predator. I don't have my tentacles when everything is moving, and I don't have my vanishes. What am I supposed to say? I don't have nothing to say. I don't know what I wait for, but it's taking all my life away. Yes, yes, I know. You know that I love this fancy love. Love is just a word. Your potential is not shown. And if you think that I could talk, I'm not sure about me. Now you are in this world, but you are everywhere. Do you know I call you when I have time? You just take so much time, I'm not sure I have it. I am losing so much time, and I'm not sure I have it. In the star, you can bring me down when I am sad enough. I don't have tentacles, everything is moving, but I don't have my running shoes. What am I supposed to say? I don't have nothing to say. I don't know what I was for, but it's taking all my life away. Yes, yes, I know that you don't have a love, spines of love, love is just a word. Your potential is not sure, and if you think that I can talk, I'm not sure about me. Now you are in this war, but you are everywhere. Do you know, call me when I have been. If you think so much time, I'm not sure I have it. I'm losing so much time, I'm not sure I have it. Spell my name, I will Pink Star von The Storylines aus Italien, June Leaves heißt ihr Album. Und das haben sie ganz alleine aufgenommen, und zwar bei sich zu Hause in Norditalien. Zu finden ist ihre Musik bei der Musikplattform Bandcamp. Links dorthin gibt's wie immer bei uns im Netz. Und dort sind auch alle Playlisten und Download- und Infolinks zu allen Songs dieser Sendung. Und die ist jetzt auch so gut wie zu Ende. Aber ein Stück gibt's noch, und zwar Board of a Memory von Holcomb Waller aus Portland, Oregon. Er hat's geschrieben und aufgenommen, ein wunderbar verträumtes Lied. Und damit werde ich mich verabschieden. Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christian Grasse. Tschüss. Oh my love, oh my one and only light of hope that turns to me. I never dreamed you'd die so far away. All the history, all the danger's frame.